Sie sagten: Unser Herr, gewiss, wir fürchten, dass er übereilig gegen uns vorgeht oder dass er das Maß überschreitet. Hier, sie sollten ja an den Hofe von Pharaon und hatten natürlich diese natürliche Furcht. Er sagte: Fürchtet euch nicht, ich bin gewiss mit euch, ich höre und ich sehe, was geschieht. Ja, und gleich werden wir sehen, dass sogar am Hofe von Pharaon zwar einzelne Männer, wenn Allah mit ihnen ist, wie sie da sicher und bewahrt herauskommen können. So kommt denn zu ihm und sagt: Wir beide sind Gesandte deines Herrn. Lasse die Kinder Israels mit uns gehen und strafe sie nicht. Wir sind ja mit einem Zeichen von deinem Herrn zu dir gekommen und Friede sei auf demjenigen, der der Richtleitung folgt. Hier sehen wir auch, in welcher Reihenfolge sie diese Botschaft übermitteln. Sie stellen sich erst vor, von wem kommt die Botschaft, was ist die Botschaft vor allem. Erstens, lass die Kinder Israels gehen und zweitens, Friede auf demjenigen, der der Richtleitung folgt, also folge auch du der Richtleitung und lasse dich auch gewarnt sein, obwohl sie ihn nicht direkt ansprechen. Sie sagen, uns ist dir als Offenbarung eingegeben worden, dass die Strafe denjenigen überkommt, der die Botschaft für Lüge erklärt und sich abkehrt. Jetzt spricht Pharaon, er sagte: Wer ist denn euer beider Herr, O Musa? Er sagte: Unser Herr ist derjenige, der allem seine Natur gegeben und es hierauf recht geleitet hat. Ja, und in der Dawa ist es sehr wichtig, die Gedanken, das über die Überlegungen der Menschen auf die Schöpfung Allahs zu lenken, weil alle Dinge, die in der Schöpfung vorhanden sind, sind alle in sich unfassbare Zeichen Allahs, Zeichen von Allahs Allmacht, und darüber nachzudenken und diese Gnaden und diese Zeichen zu erkennen, sind ein großes Mittel, um zu Allah zu finden, um Allah zu erkennen. Er sagte: Wie steht es denn mit den früheren Geschlechtern? Also Pharaon versucht hier ein Streitgespräch zu eröffnen. Er möchte, dass die sagen: Ja, die früheren sind alle im Höllenfeuer, und die umstehenden Höflinge, kein Mensch hört gerne, dass die eigenen Vorväter im Höllenfeuer sind. Aber Musa a.s. geht nicht darauf ein. Er sagte: Das Wissen um sie ist bei meinem Herrn in einem Buch. Mein Herr irrt nicht, noch vergisst er. Ja, und das kann uns auch mal passieren, dass man sagt, dass ja, was sagst du denn da, dass man Koran verstehen muss oder dass man jetzt beten muss und meine Väter haben das auch alles nicht gemacht und meine Familie, möchtest du etwa sagen, dass die im Höllenfeuer sind? Ja, und natürlich soll man dann nicht sagen: Ja klar, ich weiß, dass die gerade bestraft werden. Nein, sondern Allah weiß darüber Bescheid. Unsere Aufgabe ist jetzt, über unser Wohlergehen nachzudenken. Ja, und noch nicht mal das, sondern einfach nur das Wissen über die ist in Allahs Buch. Ja, also auf Provokation auch nicht eingehen. Natürlich sollen wir auch nicht mit Informationen zurückhalten, aber man muss auch manchmal verstehen, wo der Gegner vielleicht das Gespräch hinlenken will und ob das dem Gespräch und dem Überbringen der Botschaft nützen würde oder eher sogar schaden würde. Er ist es, der euch die Erde zu einer Lagerstatt gemacht und für euch auf ihr Wege sich hinziehen und vom Himmel Wasser herabkommen lässt, womit wir dann Arten verschiedener Gewächse hervorbringen. Esst und weidet euer Vieh, darin sind wahrlich Zeichen für Leute von Verstand. Aus ihr haben wir euch erschaffen und in sie bringen wir euch zurück und aus ihr bringen wir euch ein anderes Mal hervor. Ja, also aus der Erde haben wir euch erschaffen, dort kehrt ihr zurück und aus ihr werdet ihr wieder auferstehen. Und wir zeigten ihm ja unsere Zeichen alle, aber er erklärte sie für Lüge und weigerte sich. Also Pharaon hat viele Zeichen von Allah empfangen. Er sagte: Bist du zu uns gekommen, um uns aus unserem Land mit deiner Zauberei zu vertreiben, O Musa? Obwohl doch alle Menschen wissen, dass mit Zauberei werden doch nicht Menschen aus dem Land vertrieben. Wann ist das je geschehen und ja, wo war das Anzeichen, dass das passieren sollte? Im Gegenteil, Musa hatte ja gesagt: Gib mir Bani Israel mit, wir wollen weggehen. Aber wir werden dir ganz gewiss Zauberei gleicher Art bringen. So setze zwischen uns und dir eine Verabredungszeit fest, die weder wir noch du verfehlen werden, an einem Ort, der uns allen gleichermaßen recht ist. Er sagte: Eure Verabredungszeit soll der Tag des Schmuckfestes sein und die Menschen sollen am hellen Morgen versammelt werden. Und da kehrte Pharaon ab, da kehrte sich Pharaon ab und dann nahm er seine ganze List zusammen. Hierauf kam er. Musa sagte zu ihnen: Wehe euch, er sinnt gegen Allah keine Lüge, sonst vertilgt er euch durch eine Strafe. Enttäuscht wird ja, wer Lügen ersinnt. Also selbst an diesem Tag, wo dann alle Zauberer und das ganze, die ganze Bevölkerung versammelt war, auch dort macht Musa a.s. Da'wa. Da stritten sie untereinander über ihre Angelegenheit. Und als sie das vernahmen, die Zauberer, diese Warnung von Musa a.s., da wurden sie selber uneinig und führten insgeheim vertrauliche Gespräche. Sie sagten: Diese beiden sind wahrlich nur Zauberer, die euch aus eurem Land mit ihrem Zauber vertreiben und eure vorbildliche Lebensweise beseitigen wollen. Also allerlei Anschuldigungen, für die es überhaupt keine Basis in der Wahrheit gab, in der Realität gab. Sie glaubten einfach dieser Propaganda, die da verbreitet wurde. Das sind angeblich Zauberer, die wollen euch vertreiben, obwohl das überhaupt nicht die Rede davon war. Und welche Angst wird hier noch vor allem geschürt? Sie wollen eure vorbildliche Lebensweise beseitigen. Ja, eure Kultur wird hier angeprangert. Eure Lebensweise, die ja vorbildlich ist, ja, die müsst ihr angeblich aufgeben, obwohl auch davon nicht die Rede war. Man kann an Allah glauben und in vielen Dingen der Kultur lässt Allah einem die freie Hand, dass man essen, tragen, wohnen darf, wie man möchte. Es sei denn, ein paar Dinge sind verboten, die sollte man sich zurückhalten. Aber ansonsten ist da keine Bedrohung, ging da aus. Aber sie schürten also diese Ängste untereinander, weil sie wussten, dass so das Feindbild erhalten bleiben würde. So einigt euch auf eure List. Hierauf kommt in rein. Und wohlergehen wird es ja heute demjenigen, der die Oberhand gewinnt. Also motivierten sich richtig zu ihrer Zauberei, Musa a.s. zu besiegen. Ja, also wie viel Ängste jetzt geschürt wurden und mit wie viel Elan sie daran gehen. Ja, dieses Kulturbild auch, ja, wie viele Menschen, und ich rede jetzt vor allem erstmal von Muslimen sogar auch, die Probleme mit dem Hijab haben, mit der islamischen Art und Weise für eine Frau, sich zu bekleiden. Wie viele Menschen tragen überhaupt Hijab? Ja, wie viele davon sind jetzt realistisch gesehen, weil so wird es ja immer dargestellt, wie viele von diesen stellen denn eine Bedrohung für andere Menschen dar? Wie kann denn eine Kleidungsweise eine Bedrohung für andere Menschen darstellen? Ja, und das sind diese unlogischen und rein auf wirklich die niedrigsten Eigenschaften der Menschen abzielenden Angstschürerei, die wirklich nur denen am Ende dient, die an der Macht bleiben wollen, die andere Menschen kontrollieren, manipulieren, unterjochen wollen. Und an den Menschen ist es, seinen eigenen Verstand zu gebrauchen und Gefahr von Nicht-Gefahr zu unterscheiden. Sie sagten, O Musa, entweder wirfst du oder wir werden es sein, die zuerst werfen. Er sagte, nein, vielmehr werft ihr zuerst. Und sogleich kamen ihm ihre Stricke und Stöcke durch ihre Zauberei so vor, als ob sie sich rasch bewegten. Also sie warfen dann alle auf so eine Art und Weise, mit ihren Tricks, womit auch immer sie arbeiteten, ihre Stöcke und auch Stricke, und es sah aus, als ob alles voll von Schlangen wäre. Alles bewegte sich. Und er, Musa, a.s., empfand Furcht in seiner Seele. Wir sagten, fürchte dich nicht. Du, ja gewiss, du wirst die Oberhand gewinnen. Wirf hin, was in deiner Rechten ist. So verschlingt es das, was sie gemacht haben. Was sie gemacht haben, ist nur die List eines Zauberers. Und dem Zauberer wird es nicht wohlergehen, wohin er auch kommen mag. Weil darin, er fußt auf nichts. Es ist keine Basis, er fußt nicht auf Wahrheit. Es sind alles nur Lügen und Betrügerei und Augentäuschereien, die er fabriziert. Und deswegen, es wird ihm nicht wohlergehen, wohin er auch kommen mag. Da warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder. Ja, weil das waren ja Profis auf ihrem Gebiet. Und als Musa a.s. dann seinen Stock warf, erkannten sie, dass nee, das ist hier keine Zauberei, weil mit Zauberei kennen wir uns aus, das hier scheint was anderes zu sein. Und sie akzeptierten sofort den Iman und warfen sich in Ehrerbietung und Anbetung nieder. Sie sagten, wir glauben an den Herrn Haruns und Musas. Er, Pharaon, sagte, weil er sieht jetzt, dass die, auf die er sich ja gestützt und verlassen hat, dass diese ihn jetzt verlassen haben. Er, Pharaon, sagte, ihr glaubt an ihn, bevor ich es euch erlaube? Er ist wahrlich euer Ältester, der euch die Zauberei gelehrt hat. Jetzt schaut mal, die waren vom ganzen Land versammelt. Da war keine Verbindung zu sehen zwischen Musa und diesen Zauberern. Das waren alles an diesem Tag neu dazugekommene, aus dem ganzen Land zusammengetrommelte Zauberer. Und jetzt wieder eine völlig haltlose Beschuldigung. Ja, und eine völlig haltlose Lüge einfach in die Welt gesetzt. Das ist ja euer quasi Meister, der euch die Zauberei gelehrt hat. So werde ich ganz gewiss eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch ganz gewiss an Palmstämmen kreuzigen lassen. Und ihr werdet ganz gewiss erfahren, wer von uns strenger im Strafen und beständiger ist. Ja, und hier sieht man seine ganze Tyrannei und seine Verderbtheit und diese öffentliche Bestrafung, damit er auch andere abschrecken wollte. Sie sagten, und jetzt sehen wir hier diesen vorzüglichen reinen Iman der Zauberer. Sie sagten, wir werden dich nicht dem vorziehen, was an klaren Beweisen zu uns gekommen ist und vor demjenigen, der uns erschaffen hat. So entscheide, was du entscheiden magst, du entscheidest nur über dieses irdische Leben. Allahu Akbar. Wir werden dich nicht dem vorziehen, was an klaren Beweisen und demjenigen, der uns erschaffen hat. Wie können wir etwas anderes vorziehen, als über den, der uns erschaffen hat und der uns die klaren Beweise gegeben hat? Und wie können wir irgendetwas fürchten, was nur über unser irdisches Leben wenn überhaupt, und das auch nur mit Allahs Erlaubnis, Einfluss hat. Wir glauben an unseren Herrn, damit er uns unsere Verfehlungen vergebe und auch die Zauberei, zu der du uns gezwungen hast. Allah ist besser und beständiger. Gewiss, wer zu seinem Herrn als Übeltäter kommt, für den gibt es die Hölle. Darin wird er weder sterben noch leben. Ja, also er wird zwar brennen und verbrennen, aber der Tod wird ihm nicht gegönnt sein. Wer zu ihm als Gläubiger kommt, der rechtschaffene Werke getan hat, für jene gibt es die höchsten Rangstufen. Die Gärten Edens, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Das ist der Lohn desjenigen, der sich läutert. Und wir gaben Musa ja als Offenbarung ein, zieh bei Nacht mit deinen Dienern fort und schlage ihnen einen trockenen Weg durch das Meer. Du befürchtest weder eingeholt zu werden, noch hast du Angst. Da verfolgte sie Pharaon mit seinen Heerscharen, und es überdeckte sie vom Meer, was sie überdeckte. Pharaon hatte sein Volk in die Irre geführt und nicht recht geleitet. Ja, ein schlechter Führer kann solche verheerenden Folgen mit sich bringen. O Kinder Israels, wir retteten euch ja vor eurem Feind, verabredeten uns mit euch auf der rechten Seite des Berges und sandten das Manna und die Wachteln auf euch hinab. Esst von den guten Dingen, mit denen wir euch versorgt haben, und lehnt euch dabei nicht durch Undankbarkeit auf, sonst bricht mein Zorn über euch herein. Denn derjenige, über den mein Zorn hereinbricht, wird sicherlich stürzen. Und ich bin wahrlich allvergebend für denjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt und sich hierauf recht leiten lässt. Allah möge uns zu diesen gehören lassen. Und was hat dich veranlasst, von deinem Volk fortzueilen, o Musa? Er sagte, sie folgen mir doch auf die Spur, und ich bin zu dir geeilt, mein Herr, damit du mit mir zufrieden seist. Hier, als Musa a.s. Allah treffen sollte, dann war er mit seinem Volk unterwegs, und er eilte schon mal voran, aus dieser Liebe, aus diesem Bestreben, Allah zu treffen. Ja, wie sind wir in frommen Taten? Eilen wir auch anderen voraus oder warten wir immer erst, bis alle anderen schon mal anfangen und dann vorsichtig gehen wir auch dahin? Oder sind wir solche, die andere hinter uns zurücklassen? Er sagte, sie folgen mir doch auf die Spur und ich bin zu dir geeilt, mein Herr, damit du mit mir zufrieden seist. Er sagte, wir haben dein Volk der Versuchung ausgesetzt, nachdem du weggegangen warst, und der Samiri hat sie in die Irre geführt. Samiri war einer aus ihrem Volk. Da kam Musa zu seinem Volk zornig und bekümmert zurück. Sie hatten nämlich das goldene Kalb sich gemacht und genommen. Er sagte, O mein Volk, hat euch euer Herr nicht ein schönes Versprechen gegeben? Dauerte es euch mit dem Bund zu lange? Oder wolltet ihr, dass Zorn von eurem Herrn über euch hereinbricht, so dass ihr die Vereinbarungen mit mir gebrochen habt? Sie sagten, wir haben die Vereinbarung mit dir nicht aus unseren eigenen Willen gebrochen, sondern wir trugen ganze Lasten von den Schmucksachen des Volkes. Und dann haben wir sie geworfen und ebenso hat der Samiri welche hineingelegt. Also das ist alles von alleine passiert. Sie sehen die Schuld nicht unbedingt direkt ein, was ja auch schon einen Mangel an Reue darstellt. Jetzt erstmal. So brachte er ihnen ein Kalb hervor als Leib, das blökte. Sie sagten, das ist euer Gott und der Gott Musas, aber er hat es vergessen. Sehen Sie denn nicht, dass er Ihnen kein Wort erwidert und Ihnen weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermag, also das Kalb? Harun hatte Ihnen ja bereits zuvor gesagt, O mein Volk, ihr seid damit nur der Versuchung ausgesetzt worden. Gewiss, euer Herr ist der Al-Abama, so folgt mir und gehorcht meinem Befehl. Also Harun hat sein Bestes versucht, aber sie sagten, wir werden nicht davon ablassen, uns seiner Andacht hinzugeben, bis Musa zu uns zurückkehrt. Ja, und dann ist ja Musa a.s. zurückgekehrt und war sehr zornig. Er, Musa a.s., sagte, O Harun, was hat dich, als du sie irregehen sahst, davon abgehalten, mir zu folgen? Hast du dich denn meinem Befehl widersetzt? Also er hat dieses Missverständnis, weil er sieht Harun, er sieht sein Volk da im Irrglauben und fragt deswegen nach. Er sagt, O Sohn meiner Mutter, pack mich nicht am Bart und nicht am Kopf, also das aus Ausdruck des Zorns an den Haaren zu ziehen. Ich fürchtete, du würdest sagen, du hast unter den Kindern Israels Zwietracht gestiftet und mein Wort nicht beachtet. Ja, also Musa a.s. hat seinen Standpunkt, Harun a.s. hat hier seinen Standpunkt und wir sehen hier, wie zwischen zwei Propheten, zwei Brüdern über dieselbe Angelegenheit zwei unterschiedliche Meinungen einfach da sind und das muss einfach akzeptiert werden. Harun a.s. sieht es vom Standpunkt der Einigkeit her und Einigkeit ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Zwietracht und Uneinigkeit ist etwas so Verwerfliches, dass er sich gedacht hat, dass wenn ich jetzt hier zu sehr dagegen gehe, ich habe ja mein Bestes versucht, aber dann wird es Zwietracht unter dem Volk geben und das wollte ich vermeiden. Und Musa a.s. hat seinen eigenen Standpunkt und das ist einfach so. Er sagte, doch was ist mit dir, O Samiri? Also der das eigentlich so ins Leben gerufen hatte, die ganze Geschichte. Er sagte, ich gewahrte, was sie nicht gewahrten. Und so fasste ich eine Handvoll Erde von der Spur des Gesandten und warf sie dann ins Feuer.

Ja, die Fitra kann zerstört und verunstaltet werden, aber wenn sie heil wäre, würden wir auch Schamhaftigkeit empfinden. Hier sehen wir, Adam und Hawa sind ein Ehepaar, sind im Paradies, bleiben aber nicht entblößt sitzen, sondern suchen sich Blätter zusammen, um ihre Scham zu bedecken. Hierauf erwählte ihn sein Herr und so wandte er sich ihm Reue annehmend zu und leitete ihn recht. Also Allah hat Adam a.s. dann vergeben. Er sagte, geht alle fort von ihm, einige von euch seien des anderen Feind, also die Shayatin, der Menschenfeind. Doch wenn dann von mir Rechtleitung zu euch kommt, dann wird derjenige, der meiner Rechtleitung folgt, nicht irre gehen und nicht unglücklich sein. Was für eine frohe Botschaft für jeden Menschen, der bereit ist, der Rechtleitung zu folgen. Wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen. Also auch wenn er alles hat, wird er trotzdem Enge in seinem Leben spüren. Und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind versammelt, wo ich doch sehen konnte? Er sagte, so sind auch zu dir unsere Zeichen gekommen und doch hast du sie vergessen. Ebenso wirst du heute vergessen. So vergelten wir demjenigen, der maßlos ist und nicht an die Zeichen seines Herrn glaubt. Die Strafe des Jenseits ist wahrlich strenger und nachhaltiger. Ist ihnen denn nicht deutlich geworden, wie viele Geschlechter wir vor ihnen vernichtet haben, in deren Wohnstätten sie nun umhergehen? Darin sind wahrlich Zeichen für Leute von Verstand. Wenn es nicht ein schon früher ergangenes Wort von deinem Herrn und eine festgesetzte Frist gäbe, wäre die sofortige Strafe fürwahr unabwendbar. So ertrage standhaft, was sie sagen, und lobpreise deinen Herrn vor dem Aufgang der Sonne und vor ihrem Untergang. Und zu den verschiedenen Stunden der Nacht preise ihn und ebenso an den Enden des Tages, auf dass du zufrieden sein mögest. Also darin liegt Zufriedenheit für den Menschen. Und richte nur nicht deine Augen auf das, was wir manchen von ihnen paarweise als Nießbrauch gewähren. Den Glanz des diesseitigen Lebens, um sie darin der Versuchung auszusetzen. Also das, was sie dann bekommen, eben vielleicht sogar mehr als Gläubige, das ist alles eine Versuchung. Die Versorgung deines Herrn ist besser und beständiger. Ja, quasi je mehr sie bekommt, desto mehr sind sie also geprüft. Ja, also das ist nicht nur positiv zu sehen, sondern je mehr Glanz und Glamour, desto mehr Prüfung. Und das ist nicht unbedingt gut, wenn man die Prüfung nämlich nicht besteht. Und befiehl deinen Angehörigen, das Gebet zu verrichten und sei beharrlich darin. Wir fordern keine Versorgung von dir. Wir versorgen dich. Und das gute Ende gehört der Gottesfurcht. Ja, also Allah versorgt uns ja. Wonach laufen alle Menschen? Nach der Versorgung. Und Allah sagt, Allah will keine Versorgung von uns, wir müssen nicht Allah versorgen, wir sollen beten und wir sollen darauf vertrauen, nachdem wir alles getan haben, was von uns aus möglich ist, dass das, was für uns geschrieben ist, uns schon erreichen wird. Und das gute Ende gehört der Gottesfurcht, Taqwa. Und sie sagen, wenn er uns doch ein Zeichen von seinem Herrn bringen würde, ist nicht zu ihnen der klare Beweis dessen gekommen, was auf den früheren Blättern steht? Hätten wir sie vor ihm durch eine Strafe vernichtet, hätten sie fürwahr gesagt, unser Herr, hättest du doch einen Gesandten zu uns gesandt, so dass wir deinen Zeichen hätten folgen können, bevor wir erniedrigt und in Schande gestürzt würden. Sag, jeder wartet ab, so wartet auch ihr ab. Dann werdet ihr noch erfahren, wer die Leute des ebenen Weges sind und wer recht geleitet ist. Ja, weil die Menschen nennen sich ja alle gut. Ich bin auf dem richtigen Weg, ich bin auf dem ebenen Weg. Aber letztlich ist das recht geleitet und das ist rechtens, was Allah so benannt hat. Und nach seinen Kriterien müssen wir recht geleitet sein. Allah möge uns zu den Rechtgeleiteten gehören lassen. Allah möge uns zu denen gehören lassen, die sich nach dem richten, was in dieser Ermahnung uns offenbart wurde, die ein gutes Leben von Allah in diesem und im nächsten Leben erwarten werden, bekommen werden. Damit kommen wir zum Ende von der Lektion 16, welche auch das Ende des Juz 16 ist. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته